Tür ist er ja aufgegangen ins Eugistiker. Ich habe so, ich habe keine Aber sie spielt für mich trotzdem noch in einer anderen Liga als. Ja.